Kommen wir nun zu auch schlimmen Themen, die allerdings komplett an den meisten Leuten vorbeigegangen sind. An uns auch, weil das ist hier schon vom 24.04. Und da ist dieser Gesetzentwurf hier eingebracht worden und auch verabschiedet worden. Oder vielleicht nicht genau an dem Tag, aber kurz darauf halt eben. Und das ist jetzt quasi das letzte Puzzleteil, was noch gefehlt hat, um die sogenannte Istanbul-Konvention in Deutschland als also anzunehmen, ganz offiziell jetzt vom Bundestag, weil wir jetzt die entsprechenden Gesetze erlassen haben und damit sind wir jetzt endlich Istanbul-konventioniert. Und ja, also die Istanbul-Konvention, wir haben da ja auch schon unseren Streams. Was heißt hier nein? Vor allen Dingen im zweiten Teil, da sind wir die auch mal durchgegangen. Es wird dann hier auch nochmal komplett zusammengefasst. Und was ich hier vor allen Dingen mal lustig finde, ist, das ist halt eine Gegenüberstellung hier immer von dem englischen Text und dem deutschen Text. Und das ist halt besonders lustig, weil der englische Text hat natürlich, wie es im Englischen halt ist, kennt er halt nur eine Form von den ganzen Wörtern. Und im Deutschen wird halt dann immer die männliche und die weibliche Form, oder nicht immer, aber teilweise die männliche und die weibliche Form benutzt. Und das ist dann halt ziemlich lustig zu sehen, wo sie das jetzt eingefügt haben und wo halt eben nicht. Ja, was ich hier vor allen Dingen, also zum einen haben wir halt das Problem jetzt, dass hier halt drin steht, also die sollen finanziert werden, na, alle Organisationen, die sich der Gewalt, also dem Kampf gegen Gewalt gegen Frauen verschrieben haben, sollen halt öffentlich finanziert werden. Oder zumindest bezuschusst werden, damit dazu haben wir uns verpflichtet. Und ne, da gibt es hier Sachen wie geschlechtersensible politische Maßnahmen. Und dann Selbstverpflichtungen für die Medien soll es geben. Und die Organisation der Zivilgesellschaft werden hier mit einberufen. Ne? Das war ja auch genau das, ist mit den Unterstützen auf allen Ebenen, die Arbeit einschlägiger nichtstaatlicher Organisationen und der Zivilgesellschaft, die Gewalt gegen Frauen aktiv bekämpfen. Ja, also kannst du dich da hinstellen und sagen, hier, ich bin eine NGO, ich bekämpfe Gewalt gegen Frauen. So, und dann regnet's Geld. Das sollten wir auch mal probieren. Wir sind gegen Gewalt gegen Frauen. Genau, wir sind dagegen. Und Andere Leute sind dafür, aber wir sind dagegen. genau. Ja, und halt diese Selbstverpflichtung für Medien ist halt auch, also diese schreiben zwar natürlich, dass ja der Staat den Medien nichts vorschreiben kann, aber sie wollen halt schon, dass man darauf hinwirkt, dass es halt eine Selbstverpflichtung gibt, in den Medien halt in frauenzuträglicher Form halt die Stereotypen aufzubrechen und so. Was sie dann halt eben meinen, was dann Gewalt verhindert. Und das Schlimmste an der ganzen Sache ist halt, na, dass hier ist das genau Beteiligung des privaten Sektors und der Medien. Und dann war hier irgendwie, also freie Meinungsäußerung muss natürlich geschützt werden, meinen sie hier. Aber dann halt Richtlinien, Normen der Selbstregulierung festsetzen, um Gewalt gegen Frauen zu verhüten, die Achtung ihrer Würde zu erhöhen. Also das ist dann sowas wie Pink Stings, braucht man dann irgendwie, damit die über die Werbung mit ihrem Kopf schütteln müssen und so. Weil Kunstfreiheit geht halt nicht, ne? Das ist halt, also wenn du für Kunstfreiheit bist, dann kannst du die Frau auch eigentlich gleich selber schlagen, weil darauf wird es ja auf jeden Fall dann hinauslaufen. Also Kunstfreiheit ist ein Begriff der neuen Rechten, um Rassismus groß zu machen, habe Die ich tun gelesen. zwar so, als ginge es um Kunst, aber eigentlich geht es um White Supremacy. Genau, und um Pepe. Ja, und es soll dann halt auch, es soll auch, also die sollen auch auf Schadensersatz klagen können, die Frauen, wenn sie irgendwelche Probleme gehabt haben. Also irgendwie von wegen, keine Ahnung. Ja, also wie das genau dann funktionieren soll, aber auf jeden Fall meinen die halt so Schadensersatz. Also mit allem, was irgendwie Psychische Gewalt. Gewalt, Ach ja. du Kacke. Also ich muss mal echt gucken, wie das dann mit meinem Visa nach China wird, wenn ich in meinem Pass weiblich stehen habe. Aber ich möchte mich wirklich, wenn die Gesetze immer einfacher werden, mich umbenennen zu lassen, dann werde ich mir weiblich reinschreiben lassen und dann werde ich Funk verklagen und sagen, ich bin transgender-able, ich bin Abelina und ich soll mich mal mitmachen lassen. Und dann werde ich die anderen beschimpfen, weil ich bin Vielfalt und ich bin Diversität. Ja, und hier haben wir halt eben quasi, das könnte man durchaus so auslegen, dass das halt auch gegen Herrn Pallenberg geht, ne? Also, was war vor 2 Wochen oder was letzte Woche? War schon nicht mehr viele Sonderstreams. die dazu führen, dass diese um ihre Sicherheit Ja, fürchtet, genau. unter Strafe gestellt. Fürchtet und unter Strafe gestellt. Also noch weiter kann man die Tür für Leute wie Laser Uschi nicht Ja, aufmachen. ja, Ja. ja. Ja, Reise nach Hysteria. ja. Und was ich halt am allerschlimmsten finde an dieser ganzen Sache ist, also vor allen Dingen hier, ne, körperliche Gewalt ist ein extra Punkt. Es ist nicht einfach nur Gewalt, aber das war jetzt eigentlich nicht das, was ich worauf hinaus wollte, sondern das haben wir hier gleich in Artikel 40. Das ist diese sexuelle Belästigungsdefinition, die die Moment hier mal, haben. Moment mal. Was war bei der Vergewaltigung stehen eindeutig Frauen dabei? Wie jetzt? Ja, es Warum? gibt hier auch Ein Verhalten, das Verstümmelung. ein Mädchen dazu verleitet, genötigt oder gebracht wird, der Buchstabe Handlung. Hä? Warum steht denn da Mädchen Weil drin? es in der englischen Version Warum nicht wahrscheinlich auch schon steht. Person? Ja, sind die doch ganz dicht? Seit wann machen wir denn Gesetze nur für ein Geschlecht? Ja, schon lange. Ganz komische Also zum Sache. Beispiel dieses hier, da halten wir uns ja auch schon dran. Verstümmelung weiblicher Genitalien ist in Deutschland verboten, Verstümmelung männlicher Genitalien ist erlaubt. Wir leben in einem Patriarchat, was total schlechte Arbeit Oder macht. wie unser Bundespräsident, unser Amtierender gesagt hat, endlich haben wir diese, wie war das? Also wir haben genau Rechtssicherheit. Wir haben Rechtssicherheit geschaffen, indem wir ein Gesetz gemacht haben, was halt explizit erlaubt, dass man männliche Genitalien verstümmeln darf. Da ist das Rechtssicherheit. Ja, und das ist jetzt hier das Ding der sexuellen Belästigung. Da hatten wir damals auch drüber geredet, aber ich wollte es einfach nochmal hochziehen. Ne, also sexuell bestimmtem verbalen und nonverbalen oder körperlichen Verhalten mit dem Zweck oder der Folge. Das ist halt auch schön so, ne? Also es ist eigentlich egal, was du wolltest, so wenn das die Folge ist, dass jemand hier sagt, ja, meine Würde, insbesondere an unfair Einschüchterung, also die wollen halt auf so einen Catcalling-Scheiß irgendwie hinaus. Ne? Da gehst du die Straße runter, sagst irgendwas zu einer Frau, der kriegt das in den falschen Hals. Und dann soll es hier halt eben dann strafrechtliche oder sonstige rechtliche Sanktionen bekommen. Ja. Ne? Also Worte an eine Frau ist dann illegal. Natürlich nur, wenn sie das stört. Wenn sie es nicht stört, ist natürlich alles okay. Aber da müsst ihr dann halt die volle Verantwortung dafür tragen. Ja, Allem auch nonverbal, ja, ey, und genau. so Und das irgendwie. ist jetzt hier auch der absolute Hammer. Das ist die Seite von diesem Sitzungspunkt im Bundestag und hier schon allein diese Bebilderung finde ich vollkommen widerlich. Das ist auch schon wieder so, das ist so ein Bild, was du bei BuzzFeed oder irgendwo an so einen Beitrag pinnst. Was hat das hier Ja, verloren? das daneben ist aber auch nicht schön. Ja, aber jetzt mal ganz im Ernst, das ist hier der Bundestag. Warum kaufen die hier extra ein Bildrecht ein, damit sie hier so ein Bild haben, um das zu bebildern, diesen Scheiß? Also, das finde ich unmöglich. Ja, das können wir uns jetzt auch mal in Gänze angucken. Die große Debatte darüber, ob das sinnig ist oder nicht, die sehen wir uns jetzt komplett an, aber keine Angst, dauert Tagesordnungspunkt nicht lange. 20, erste Beratung des von der Bundesregierung eingebrachten Gesetzentwurfs zu dem Übereinkommen des Europarates vom 11. Mai 2011 zur Verhütung und Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen und häuslicher Gewalt. Die Reden sollen zu Protokoll gegeben werden. Ich sehe, Sie sind damit einverstanden. Interfraktionell wird Überweisung des Gesetzentwurfs auf Drucksache 120/37 an die in der Tagesordnung aufgeführten Ausschüsse vorgeschlagen. Gibt es andere Vorschläge? Das ist nicht der Fall, dann ist die Überweisung so beschlossen. Ich rufe auf den Tag. Ja, das war's. Finde ich gut. Aber in Deutschland ist alles in Ordnung und hahaha, in den USA, da gibt es so viele SJWs und verrückte Feministinnen. Und Ja. in Deutschland geht in der Politik das durch den Bundestag einfach so durch, ohne Widerspruch nichts. Niemand denkt sich so, Frau Roth, vielleicht weiß nicht, dann nicht mal mehr nachfragen, sondern einfach nur, das ist jetzt beschlossen. Das finde ich gut. Ja. Also sie haben da noch was zu Protokoll gegeben. Ich denke mal, ihre Lobeshymnen wahrscheinlich. Ich habe es mir noch nicht durchgelesen. Aber ich kann mir nicht vorstellen, also wenn da jemand Redebedarf gehabt hätte, dann hätten die das ja machen können. Also das ist, so führt man eigentlich keine Debatte im Bundestag, dass man seine Einwände zu Protokoll gibt.